Und wiederum begann er zu lehren am See. Und es versammelt sich bei ihm eine sehr große Menge, so dass er ein Schiff bestieg und sich setzte im See, und die ganze Menge stand beim See auf dem Land. Und er lehrte sie viel in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, höret. Siehe, es ging der Sämann auszusehen, und es geschah, da er säte, fiel das eine an den Weg, und es kamen die Vögel und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das steinige Land, wo es nicht viel Boden hatte, und schoss alsbald auf, weil es nicht tief im Boden lag, und als die Sonne aufging, ward es versenkt und verdorrte, weil es keine Wurzel hatte. Und anderes fiel in die Dornen, und die Dornen gingen auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in das gute Land, und brachte Frucht, die aufging und wuchs, und trug 30-fach und 60-fach und 100-fach. Und er sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn seine Umgebung samt den 12 um die Gleichnisse, und er sagte zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen draußen aber kommt alles in Gleichnissen zu, damit sie sehend sehen und nichts erblicken, und hörend hören und nichts verstehen, auf dass sie nicht umkehren und es werde ihnen vergeben. Und er sagt zu ihnen, ihr versteht dieses Gleichnis nicht, wie wollet ihr die Gleichnisse insgesamt erkennen? Der Sämann sät das Wort. Das aber sind die am Wege, wo das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das unter sie gesät ist. Und desgleichen, wo auf das steinige Land gesät wird, das sind die, die, wenn sie das Wort hören, es alsbald mit Freuden annehmen, und haben keine Wurzel in sich, sondern sind Kinder des Augenblicks, dann, wenn Drangsal kommt oder Verfolgung um des Wortes willen, nehmen sie alsbald Anstoß. Und dagegen, wo unter die Dornen gesät wird, das sind die, welche das Wort gehört haben, und die Sorgen der Welt und der Trug des Reichtums und was sonst Lüste sind, kommen da rein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Und dort, wo auf das gute Land gesät wird, das sind diejenigen, die das Wort hören und annehmen und Frucht bringen, 30, 60, 100-fach. Und er sagte zu ihnen, kommt denn das Licht, damit man es unter das Hohlmaß oder unter das Bett setze? Nicht viel mehr, damit man es auf den Leuchter setze? Denn nichts ist verborgen, außer damit es geoffenbart werde, und nichts ward geheim, als damit es zur Offenbarung komme. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sagte zu ihnen, sehet zu, was ihr höret. Mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden, und wird euch noch zugelegt werden. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird auch genommen werden, das er hat. Und er sagte, so ist es mit dem Reich Gottes, wie wenn ein Mensch den Samen aufs Land würfe, und schliefe und wachte Nacht und Tag, und der Same sproßt und schießt auf, ohne dass er es weiß. Die Erde bringt von selbst Frucht, erst Gras, dann Ähren, dann volles Korn in den Ähren. Wenn aber die Frucht sich neigt, so schickt er alsbald die Sichel, denn die Ernte ist da. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, oder unter welches Gleichnis sollen wir es bringen? Mit einem Senfkorn, das wenn es auf die Erde gesät wird, der kleinste unter allen Samen auf der Erde ist, und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter, und macht große Zweige, so dass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und mit vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Beiseit aber erklärte er seinen Jüngern alles. Und er sagt zu ihnen an jenem Tage, als es Abend geworden, lasset uns auf das andere Ufer übersetzen. Und sie entließen die Menge und nahmen ihn mit im Schiff, wie er war, und andere Schiffe begleiteten ihn. Und es kommt ein gewaltiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass sich das Schiff schon füllte. Und er war im Hinterteil und schlief auf dem Kissen, und sie wecken ihn auf und sagen zu ihm, Meister, ist dir's einerlei, dass wir untergehen? Und als er aufwachte, schalt er den Wind und sprach zum See, schweige und sei still. Und der Wind legte sich und es wurde still und glatt. Und er sagte zu ihnen, was seid ihr so zaghaft? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich groß und sprachen zueinander, wer ist wohl dieser, dass selbst Wind und See ihm gehorchen?